Die Teilnehmer des 7. Kongresses des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas besuchten den Sonnenpalast Kumsusan und bezeigten den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il ihre Hochachtung.